Auch hier hat man an der katholischen Kirche zu lernen. Obwohl ihr Lehrgebäude in manchen Punkten und zum Teil ganz überflüssigerweise mit der exakten Wissenschaft und der Forschung in Kollision gerät, ist sie dennoch nicht bereit, auch nur eine Silbe von ihren Lehrsätzen zu opfern. Sie hat sehr richtig erkannt, dass ihre Widerstandskraft nicht in einer mehr oder minder großen Anpassung an die jeweiligen wissenschaftlichen Ergebnisse liegt, die in Wirklichkeit doch ewig schwanken, sondern vielmehr im starren Festhalten an einmal niedergelegten Dogmen, die dem Ganzen erst den Glaubenscharakter verleihen. So steht sie heute fester da denn je. Man kann prophezeien, dass in eben dem Maße, in dem die Erscheinungen fliehen, sie selbst als ruhender Pol in der Erscheinungsflucht immer mehr blinde Anhänglichkeit erringen wird. Wer also den Sieg einer völkischen Weltanschauung wirklich und ernstlich wünscht, der muss nicht nur erkennen, dass zur Erringung eines solchen Erfolges erstens nur eine kampffähige Bewegung geeignet ist, sondern dass zweitens eine solche Bewegung selbst nur standhalten wird unter Zugrundelegung einer unerschütterlichen Sicherheit und Festigkeit ihres Programms. Sie wird sich nicht unterstehen, in der Formulierung desselben dem jeweiligen Zeitgeist Konzession zu machen, sondern wird eine einmal als günstig befundene Form für immer beibehalten, auf alle Fälle aber so lange, bis der Sieg sie gekrönt hat. Vorher zersplittert jeder Versuch, Auseinandersetzungen über die Zweckmäßigkeit des einen oder anderen Programmpunktes herbeizuführen, die Geschlossenheit und die Kampfkraft der Bewegung in dem Maße, in dem ihre Anhänger sich an einer solchen inneren Diskussion beteiligen. Damit ist nicht gesagt, dass eine heute durchgeführte Verbesserung nicht schon morgen erneut kritischen Prüfungen unterworfen werden könnte, um übermorgen abermals einen besseren Ersatz zu finden. Wer hier einmal Schranken einreißt, gibt eine Bahn frei, deren Anfang man kennt, deren Ende jedoch sich im Uferlosen verliert. Diese wichtige Erkenntnis muss in der jungen nationalsozialistischen Bewegung ihre Verwertung finden. Die nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei erhielt mit ihrem Programm der 25 Thesen eine Grundlage, die unerschütterlich sein muss. Die Aufgabe der heutigen und der kommenden Mitglieder unserer Bewegung darf nicht in einer kritischen Umarbeitung dieser Leitsätze, sondern vielmehr in ihrer Verpflichtung auf sie bestehen. Denn sonst könnte die nächste Generation mit demselben Recht ihrerseits wieder die Kraft für eine solche rein formale Arbeit innerhalb der Partei verschwenden, anstatt der Bewegung neue Anhänger und dadurch neue Kräfte zuzuführen. Für die große Zahl der Anhänger wird das Wesen unserer Bewegung weniger im Buchstaben unserer Leitsätze liegen, als vielmehr in dem Sinne, den wir ihnen zu geben imstande sind. Diesen Erkenntnissen verdankte die junge Bewegung einst ihren Namen. Nach ihnen wurde später das Programm verfasst und in ihnen liegt weiter die Art ihrer Verbreitung begründet. Um den völkischen Ideen zum Siege zu verhelfen, musste eine Volkspartei geschaffen werden, eine Partei, die nicht nur aus intellektuellen Führern, sondern auch aus Handarbeitern besteht. Jeder Versuch, ohne eine solche schlagkräftige Organisation an die Verwirklichung völkischer Gedankengänge zu schreiten, würde heute, genauso wie in der Vergangenheit, auch in aller Zukunft erfolglos sein. Damit hat aber die Bewegung nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht, sich als Vorkämpferin und damit als Repräsentantin dieser Idee zu fühlen. So sehr die Grundgedanken der nationalsozialistischen Bewegung völkische sind, so sehr sind zugleich ihre völkischen Gedanken nationalsozialistisch. Wenn aber der Nationalsozialismus siegen will, so muss er sich zu dieser Feststellung unbedingt und ausschließlich bekennen. Er hat hier ebenfalls nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht, die Tatsache schärfstens zu betonen, dass jeder Versuch außerhalb des Rahmens der nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei die völkische Idee zu vertreten unmöglich ist, in den meisten Fällen aber geradezu auf Schwindel beruht. Wenn jemand heute der Bewegung den Vorwurf macht, sie tue, als ob sie die völkische Idee gepachtet hätte, so gibt es darauf nur eine einzige Antwort. Nicht nur gepachtet, sondern für die Praxis geschaffen. Denn was bisher unter diesem Begriff vorhanden war, war nicht geeignet, das Schicksal unseres Volkes auch nur im geringsten zu beeinflussen. Da alle diesen Ideen die klare einheitliche Formulierung gefehlt hatte, es handelte sich meistens nur um einzelne zusammenhanglose Erkenntnisse von mehr oder minder großer Richtigkeit, die sich nicht selten gegenseitig widersprachen, auf keinen Fall aber eine innere Bindung untereinander hatten. Und selbst wenn diese vorhanden gewesen wäre, so würde sie doch in ihrer Schwäche niemals genügt haben, eine Bewegung darauf einzustellen und aufzubauen. Allein die nationalsozialistische Bewegung vollbrachte dies. Wenn heute alle möglichen Verbände und Verbändchen, Gruppen und Grüppchen und meinetwegen auch große Parteien das Wort völkisch für sich in Anspruch nehmen, so ist dies selbst schon eine Folge des Wirkens der nationalsozialistischen Bewegung. Ohne ihre Arbeit wäre es allen diesen Organisationen nie eingefallen, das Wort völkisch auch nur auszusprechen. Sie hätten sich unter diesem Worte überhaupt nichts vorgestellt und besonders ihre leitenden Köpfe würden in keinerlei Beziehung irgendwelcher Art zu diesem Begriffe gestanden sein. Erst die Arbeit der NSDAP hat diesen Begriff zu einem inhaltsschweren Wort gemacht, das nun von allen möglichen Leuten in den Mund genommen wird. Vor allem hat sie in ihrer eigenen erfolgreichen Werbetätigkeit die Kraft dieser völkischen Gedanken gezeigt und bewiesen, sodass schon die eigene Gewinnsucht die anderen zwingt, wenigstens behauptungsweise Ähnliches zu wollen. So wie sie bisher alles in den Dienst ihrer kleinlichen Wahlspekulation gestellt haben, so ist für diese Parteien der Begriff völkisch heute auch nur ein ganz äußerliches, hohles Schlagwort geblieben, mit dem sie versuchen, die werbende Kraft der nationalsozialistischen Bewegung bei ihren eigenen Mitgliedern auszugleichen. Denn nur die Sorge um ihren eigenen Bestand sowie die Angst vor dem Emporkommen unserer von einer neuen Weltanschauung getragenen Bewegung, deren universale Bedeutung sie ebenso ahnen wie ihre gefährliche Ausschließlichkeit, legt ihnen Worte in den Mund, die sie vor 8 Jahren nicht kannten, vor 7 Jahren verlachten, vor 6 als Blödsinn bezeichneten, vor 5 bekämpften, vor 4 hassten, vor 3 verfolgten und sie nun endlich vor 2 Jahren selbst zu annektieren und vereint mit ihrem sonstigen Wortschatz als Kriegsgeschrei im Kampfe zu verwenden. Und selbst heute muss man immer wieder darauf hinweisen, dass allen diesen Parteien jede Ahnung fehlt, was dem deutschen Volke Not tut. Der schlagendste Beweis dafür ist die Oberflächlichkeit, mit der sie das Wort völkisch in ihre Mäuler nehmen. Nicht minder gefährlich sind dabei alle diejenigen, die als Scheinvölkische sich herumtrollen, fantastische Pläne schmieden, meist auf nichts weiter gestützt als auf irgendeine fixe Idee, die an sich richtig sein könnte, allein in ihrer Isoliertheit, dennoch ohne jede Bedeutung für die Bildung einer großen einheitlichen Kampfgemeinschaft und auf keinen Fall geeignet ist, eine solche aufzubauen. Diese Leute, die teils aus eigenem Denken, teils aus Gelesenen ein Programm zusammenbrauen, sind häufig gefährlicher als die offenen Feinde der völkischen Idee. Sie sind im günstigsten Fall unfruchtbare Theoretiker, meistens aber verheerende Schwadronneure und glauben nicht selten durch wallenden Vollbart und urgermanisches Getue die geistige und gedankliche Hohlheit ihres Handelns und Könnens maskieren zu können. Im Gegensatz zu all diesen untauglichen Versuchen ist es deshalb gut, wenn man sich die Zeit in das Gedächtnis zurückruft, in der die junge nationale Bewegung mit ihrem Kampf begann.